Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App und der der App Funimate. Wie von Animate, aber Funimate. Video Editor. Erstelle perfekte Effekte. Universal App. Grundsätzlich erstmal gratis. Versionsnummer 5.3 liegt vor. 54,9 Megabyte groß. Sprache Englisch erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer. Hat bei 1142 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und es gibt verschiedene In-App-Käufe. Zum Beispiel das Premium Video Pack für 6,99 oder das Wasserzeichen entfernen für 5,99 oder das Ghost Effect Pack für 1,99 oder Buy Everything für 7,99 zum Beispiel und noch einige mehr. Ich lese mal was aus der Beschreibung vor. Funimate ist die am leichtesten zu benutzende, spannendste Videoschnitt-App, mit der du tolle Werke aus deinen Bildern und Videos erstellen kannst. Funimate enthält tolle Musik und viele Wahnsinnseffekte, sodass du coole Videos mit unzähligen verschiedenen Effekten erstellen und deine Freunde verblüffen kannst. Du musst kein Profi sein, denn Funimate verwandelt ganz alltägliche Momente in kreative Videos. Du kannst sie dann einfach auf Instagram, Vine, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp oder iMessage teilen und so deine Freunde verblüffen. Mehr als 30 fortgeschrittene Videoeffekte lassen deiner Kreativität freien Lauf. Es sind Effekte für alle Anlässe vorhanden. Du wirst überrascht sein, wie kreativ und toll die Ergebnisse sind. Funimate enthält viele tolle, kostenlose Musiktitel, die perfekt zu den kreativen Effekten passen. Mit der Musik von Funimate werden deine Videos jetzt noch interessanter. Du kannst alle Videos benutzen, die du bereits aufgenommen hast, um daraus mega spannende Videos zu erstellen. Wähle ein Video aus deinem Album, such dir dann den besten Moment daraus aus und spiele mit den fesselnden Effekten von Funimate. Wir garantieren dir viele Lacher, grinsender Smiley. Zeige allen auf Instagram, wie kreativ du bist und vermehre deine Gefällt-mir-Bewertungen. Der beste Weg, deine Freunde zu verblüffen und neue Follower hinzuzugewinnen. Das hört sich alles ganz gut an und dann und über den Beschreibungen steht noch, erschaffe die coolsten Videos mit tollen Effekten. Schnell, langsam, gespiegelt, rückwärts oder Geistervideos. Werde Teil der tollen Funimate-Video-Community. Füge Musik, Text und Sticker zu deinen Videos hinzu, schneide deine Videos und zoome nach Belieben. Das Ganze sieht wirklich gut aus, ist, wenn man allerdings dann doch alles kauft, relativ teuer, finde ich. Und für mich, mir bietet es zu viel beziehungsweise zu wenig anderes als das, was Apps schon abdecken, die ich anderweitig installiert habe. Ganz davon abgesehen, dass ich nun wirklich nicht der große Videodrehmensch bin und vielleicht mal das eine oder andere Video irgendwie vom alten Hund oder von Freunden oder wie auch immer. Aber ansonsten liegt mir Fotografieren dann doch mehr als Filmen. Wer sich das angucken will, der kann sich das hier einfach gratis mal angucken. Weil, wie gesagt, grundsätzlich gratis, das ist ganz schön. Und deswegen spreche ich einfach mal eine Download-Empfehlung aus. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.